Gruppe mit 25 Kiefern Divisionen und 15 Panzerverbänden geführte feindliche Großoffensive in den letzten Schurland ist unter ungeheuren Opfern den Verlust von 6.500 Panzer für die Bolschewisten.